Wie viele Städte, die Unrecht taten, vernichteten wir, so dass sie wüst in Trümmern lagen, und wie viele nun verlassene Brunnen und hochragende Schlösser.